Der 29. Juni ist der Gedenktag des heiligen Peter und Paul, also von Petrus und Paulus. Doch nicht der Todestag der beiden Apostel wird heute gefeiert, sondern die vermutliche Übertragung ihrer Reliquien in die Katakombe an der Via Appia nahe der heutigen Kirche San Sebastiano. Dass beide Apostel am gleichen Tag verehrt werden, hat zweierlei Gründe. Einmal wird damit auf die fundamentale Bedeutung und Wichtigkeit der beiden für die gesamte Christenheit hingedeutet. Petrus, als erster Bischof von Rom, der von Jesus selbst als der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will, bezeichnet wird und so als der Erstberufene und Anführer der Apostel gilt, und Paulus, der als Völkerapostel die Bindung des Urchristentums an die jüdischen Kultgesetze löst und so die Heilsgeschichte des neuen Bundes für den gesamten Erdkreis, also für alle Heiden, öffnet. Petrus hieß zuerst Simon, war verheiratet und lebte mit seiner Familie in Kapernaum in Galiläa, wo er seinen Lebensunterhalt als Fischer verdiente. Dort traf er zum ersten Mal mit Jesus zusammen und wurde sein Jünger. Trotz des leidenschaftlichen Bekenntnisses zu Jesus war sein Glaube manchmal schwach. So verleugnete er Jesus nach dessen Gefangennahme dreimal. Am Vorabend der Kreuzigung erhielt Petrus im Kreis der Apostel von Jesus den Auftrag: Stärke deine Brüder. Nach Jesu Kreuzestod war er einer der ersten, die den Auferstandenen sahen und bezeugten. Und wieder erhielt er einen Auftrag: Weide meine Lämmer. Diese besondere Stellung ist begründet für die Bedeutung aller späteren Bischöfe Roms als Nachfolger Petri, den Päpsten. Sein weiteres Leben war erfüllt von mehreren Missionsreisen, die ihn bis nach Rom führten. Dort ließ Kaiser Nero, einer der schlimmsten Christenverfolger, Petrus verhaften und zum Tod am Kreuz verurteilen. Im Jahre 64 oder auch 67 ließ er sein Leben im Zirkus des Nero. Paulus war zwischen 10 und 5 vor Christus als Sohn eines Pharisäers in Tarsus in der heutigen Türkei zur Welt gekommen und erhielt den Namen Saulus und auch Paulus, ein Doppelname. Von seinem Vater erbte er das römische Bürgerrecht, das nur eine kleine Minderheit der Juden im Römischen Reich besaß. Seine Erziehung lässt vermuten, dass er in Tarsus eine berühmte Akademie besuchte, denn er beherrschte das Aramäische, das Hebräische und das Griechische. Neben dem Studium der Tora erlernte er das Zeltmacherhandwerk. Als Mitglied einer jüdischen Diaspora-Gemeinde gehörte er zur pharisäischen Reformbewegung. Und deshalb war der junge Paulus ein erbitterter Gegner der jüdischen Anhänger des Messias Jesus. Paulus' Bekehrung und Berufung zum Völkerapostel wird etwa auf das Jahr 32-33 datiert. Unmittelbar danach begannen seine Missionsreisen, die ihn am Ende ebenfalls nach Rom führten, wo er wie auch Petrus von Kaiser Nero zum Tode verurteilt wurde. In der Nähe der Hinrichtungsstätte des Apostel Petrus ließ 324 Kaiser Konstantin der Große über dem vermuteten Grab eine mächtige Basilika errichten, die erste Petruskirche. Da im Laufe der Jahrhunderte das Gotteshaus immer mehr zerfiel, gab Papst Nikolaus V. den Auftrag zu einer grundlegenden Erneuerung, die 1452 begann und im Jahre 1626 als der heutige Petersdom fertiggestellt und eingeweiht wurde. Auf Petrus mit dem Himmelschlüssel geht der Brauch des Petrusschlüssel zurück, denen seit Jahren große Bedeutung zugemessen wird. Daraus folgend wird Petrus auch als der Wetterherr verehrt. Petrus wird meist als Apostel oder Papst dargestellt. Als Attribute hat er Schlüssel, Stab, Buch oder eine Schriftrolle, Fisch, Kreuz oder Hahn bei sich. Paulus wird oft als Apostel mit langem Bart sowie mit Buch oder Schriftrolle in der rechten und einem Schwert in der linken dargestellt. Beide Apostel sind oft gemeinsam mit Jesus in der Mitte zu sehen. Petrus ist Patron der Fischer, deshalb gibt es in einigen Gegenden Schiffsprozessionen mit einem Petrusbild. Petrus und Paulus stehen auch für den konfessionellen Gegensatz zwischen der katholischen Papstkirche und der von Paulus entwickelten Theologie der Rechtfertigung, an der sich die lutherischen Kirchen orientieren. In der katholischen Weltkirche ist Paulus Schutzpatron der Theologen und Seelsorger, Zeltwerker, Korbmacher, Seiler, Sattler und Arbeiterinnen sowie der katholischen Presse. Er wird als Heiliger angerufen für Regen und Fruchtbarkeit der Felder und gegen Furcht, Ohrenleiden, Krämpfe und Schlangenbisse. In Preußen wurde übrigens der Feiertag Peter und Paul bereits 1796 durch Friedrich Wilhelm II. Abgeschafft. In Italien konnte sich der Feiertag bis 1976 halten, nicht so in einigen Kantonen in der Schweiz.